Tanzt die Kompanie bis morgens in der Früh und die Mädels sind alle so schmuck und prall. Ein Tanzvergnügen ist das wie noch nie. Die Musik spielt mit Schingrassassa und keiner fehlt, das ganze Dorf ist da, denn in der Krone ist großer Manöverball. Da tanzt die Kompanie bis morgens früh. Thank you.